Die C14-Datierung verortete sie in der Zeit um 7000 vor Christus, vielleicht auch einige Jahre jünger. Die Datierung der dem Grab mitgegebenen Rehknochen stimmt damit überein und stellte sicher, dass kein sogenannter Reservoir-Effekt das Ergebnis verfälscht. Hoher Fischkonsum lässt Knochen oft zu alt erscheinen. Damit gehört die Schamanin in die Klimastufe des späten Boreals, am Übergang zum frühen Atlantikum. Es war 2 bis 3 Grad wärmer als heute und wohl etwas feuchter. Sie lebte in einer ausgesprochenen Gunstzeit. Ich staune immer wieder, wie gut ihr Skelett erhalten ist, sagt Orschid. Abgesehen von den Auffälligkeiten an Halswirbeln und Zähnen, ist es in einem sehr guten Zustand. Sie ist mit Anfang Mitte 30 gestorben, vielleicht auch etwas später. Das ist ein durchaus normales Sterbealter für ihre Zeit, selbst wenn einzelne Individuen auch sehr viel älter wurden. Dank der Analyse der in ihren Knochen eingebundenen Stickstoffisotopen wissen wir, dass sie bestens ernährt war und viel Fleisch gegessen haben muss. Einige der Knochen fehlen. Auch das ist eine der Hoffnungen für die Nachgrabung, dass die Skelette der beiden zumindest teilweise vervollständigt werden können. Wer weiß, was noch alles im Boden steckt. Sie wurden unter großer Hast geborgen. Auf dem leergeräumten, scheinbar unberührten Rötelbett wurde später die lebensgroße Fotografie Juraj Liptaks platziert, um den Besuchern in der Abwesenheit der Schamanin wenigstens einen Eindruck von dem zu geben, was zu Forschungszwecken entnommen war. An der Wand ihres Museumsgemachs prangt noch Karol Schauers Porträt, von hinten illuminiert. Geheimnisvoll ihr Blick unter der Maske aus Knochen und Zähnen, Federn und Gehirn, eine Seelengeleiterin, wie es keine zweite gibt.